Heute wollte ich zum Rendezvous, doch es wurde viel zu spät dazu. Gleich in der Garage begann schon die Blamage und zwang mich auf die Knie im Nu. Denn an meinem linken Hinterrad und an meinem rechten Vorderrad war die Luft verpufft und beide Reifen platt. Ab morgen mach ich so wie Susanne, die schon seit langem nur noch Conti-Reifen fährt. Bei ihr erlebte ich noch nie ne Panne, weil sich der Conti-Reifen immer gut bewährt. Und darum mache ich's ab morgen wie Susanne. Denn heute hat sie mir zum letzten Mal erklärt, sie schenkt nur ihre Liebe einem Mann, der sie zärtlich küsst und immer pünktlich bei ihr ist, weil er nur Conti-Reifen fährt.